Zu Ehren der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK schickte ihm die Fortschrittliche Volkspartei Nigerias einen Blumenkorb.